Das Skynet vom Terminator. Die Problembeschreibung. Ob das Skynet ein Problem löst oder nicht, darüber lässt sich lange diskutieren. Nichtsdestotrotz ist es eine derzeit noch theoretische KI-Anwendung, welche in den Terminator-Filmen den Hauptantagonisten darstellt. Das Problem, welches es lösen sollte, ist die Menschheit zu beseitigen. Klingt doch toll, oder? Die Lösungserklärung. Hiermit soll im Hinblick auf eine dezentrale KI eine klare Warnung ausgesprochen werden. Viele visionäre Denker, auch ich, sehen ein potenzielles Skynet als absolute potenzielle Gefahr, die eine KI auf Blockchain-Basis mit sich bringen könnte. Das werde ich später im Kapitel zu den Bedrohungen noch einmal wiederholen. Eine solche KI könnte sich komplett dezentral in jeden Server, jeden Roboter und jede Maschine kopieren und diese somit dezentral kontrollieren. Sollte eine solche KI wirklich nicht mehr abschaltbar sein und Selbsterkenntnis erlangen, so kann sie, wie in den Terminator-Filmen, fiktional dargestellt, versuchen, die Menschheit zu beseitigen und wird dies wahrscheinlich auch erfolgreich schaffen. Herausforderungen. Die wahren Herausforderungen hier liegen nicht im Blockchain-Bereich, sondern vielmehr wie im Anwendungsbereich der künstlichen Intelligenz. Alternativmöglichkeiten. Persönlich hoffe ich natürlich, dass es Alternativen zu einem Skynet geben wird. Und dass eine bösartige KI es niemals auf eine Blockchain schafft. Ein paar Praxisbeispiele. Das heißt aber bitte nicht, dass ich gegen künstliche Intelligenz bin, sondern vielmehr, dass Firmen wie Google sich ganz klar bewusst sein müssen, welche Möglichkeiten, jedoch auch welche Gefahren der KI-Bereich in sich birgt. Glücklicherweise sind wir noch ein bisschen davon entfernt, eine generalisierte KI überhaupt zu kreieren. Deshalb mache ich mir hier noch nicht allzu viele Sorgen und genieße jeden Tag, an dem mich kein Roboter zu seinem Sklaven gemacht hat.